Resu-Jung, Mitglied des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas, führte am 9. August mit der Delegation der KP der Schweiz unter Leitung vom Generalsekretär der Partei Massimiliano Ai, der sich zu Besuch in der TVJK aufhält, ein Gespräch.